Hey da Wanderer, willkommen zur 14. Ausgabe des Greifenklau-Podcastes. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute mit Bangrim. Hallo. Hallo, ja, magst du dich erstmal kurz vorstellen? Ja, ich bin der Mike, der Bangrim, bin seit 3 Jahren jetzt Rollenspieler, bin mittlerweile auch im Admin-Team vom Greifenklau-Forum, das tollste Forum der Welt. Schaut ruhig mal rein. Ja, und mach halt mit dem Ingo jetzt den Podcast. Jawohl, und dabei gibt es zum ersten Mal eine technische Innovation, nämlich wir skypen. Das hat den Vorteil, dass man den Podcast vielleicht öfter mal hinbekommt. Ja, müssen wir ihn nur noch immer rechtzeitig fertig kriegen. Ja, genau. Also insofern ist das auch ein Experiment, an dem ihr quasi live bzw. auch verspätet teilhaben könnt. Je nachdem, wann ihr ihn hört. Hoffentlich schnell und häufig. Ja, da es der letzte Podcast 2013 ist, fangen wir doch mal an. Es ist immer noch der letzte Podcast 2012. Weil es der letzte Podcast 2012 ist natürlich, ganz genau. Ist die Frage, was ist denn dein Rollenspielprodukt 2013 gewesen oder deine Rollenspielprodukte? Ja, dieses Jahr, also ich habe relativ wenig gekauft, was irgendwie komplett neu erschienen ist, muss ich gestehen. Waren, glaube ich, nur 5 Produkte, die sind alle super toll, aber ganz besonders hat mir gefallen Fate to Go, was für mich wahrscheinlich der einfachste und beste Einstieg in die Fate-Welt ist quasi, die ja besonders im Tunnelorn sehr beliebt ist derzeit und für 20 Euro auch eine lohnende Investition. DCC habe ich mir auch gekauft. Zu Recht, ja, wunderschön. Spieltest hat auch überzeugt. Mal sehen, ob ich in Zukunft da auch nochmal mehr spielen kann. Und ja, ein neues Star Wars Rollenspiel hat das Licht der Welt erblickt. Und das ist wahrscheinlich auch mein Favorit für das Rollenspielprodukt des Jahres. Genau, Star Wars Edge of the Empire von FFG. Was ja auch Thema der heutigen Episode werden soll. Ja, da können wir dann später natürlich ein bisschen mehr noch dazu sagen. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Was waren denn deine Favoriten des Jahres? Ja, mein Favorit, also ich habe auch zwei. Das eine ist auf jeden Fall das DCC-Rollenspiel. Eben, weil es nicht nur schön aussieht, sondern weil es auch noch schön ist. Also es ist ein OSR 2.0 System, also sprich, es ist oldschoolig, aber es hat unheimlich viele neue Ideen drin, die ich würde sagen, D&D halt ganz anders verändern und aber durchaus so verändern, wie es eigentlich hätte, wie es schlüssig wirkt, sagen wir es mal so. Man hat es ja schon bei Lamentations, dass man da einen Wirt-Hintergrund hat, aber es ist noch nicht in die Regeln gefasst. Und DCC gelingt es meiner Meinung nach erstmals, Wirt Fantasy und auch Sword and Sorcery in Regeln zu gießen. Und das finde ich sehr faszinierend. Es hat ja auch im Spieltest, den wir zusammen gemacht haben, beim Agame, durchaus überzeugt, obwohl wir da ja nur quasi Trichtercharaktere, also Charaktere auf Stufe 0 gespielt haben. Bei denen wir auch sehr, sehr viele Charaktere verloren haben. Ja, das Konzept sollte man ganz kurz erläutern, weil es tatsächlich DCC originär ist. Also man spielt am Anfang nicht einen Charakter, sondern spielt tatsächlich 4 Charaktere, die alle Bauern oder Handwerker oder was auch immer sind. Und die müssen dann sozusagen durch den Trichter durch das 0. Level Abenteuer, um wirklich zu Helden zu werden. Also sprich, man hat die Heldengenese dabei, denn das wichtigste Motto bei DCC ist ja Heroes were made, not born. Der Trichter ist bewusst darauf angelegt, auch verlustreich zu sein. Also ich glaube, in dem einen Kampf hat, glaube ich, ein Charakter bei uns überlebt von 10, die zu dem Zeitpunkt noch gelebt haben. Das sagt durchaus, dass das Spiel auf Stufe 0 recht knackig ist. Also Aber es ist eine sehr, sehr schöne Idee, wie ich finde. Und auch das System, fand ich, jetzt hat das Spiel, also es war kein Regelmonster, das dem Spiel irgendwie im Weg steht. Es war alles relativ strukturiert und auch klar verständlich. Genau, man muss ja dazu sagen, auf Level 0 hat man ja eben noch keinen, zum Beispiel Magier, was ja ein, das Magiesystem oder auch das klerikale System ist ja besonders interessant eigentlich, das auch mal zu erleben. Das fällt ja doch auf Level 0 weg. Es erleichtert dann aber natürlich auch den Einstieg in ein System, wenn du erstmal sagst, ich nehme quasi erstmal diese Grundcharaktere auf Stufe 0 und taste mich dann erstmal in das System rein, erleichtert das den Einstieg, als wenn du gleich am Anfang dich mit allen möglichen Regelkomplexen auseinandersetzen musst. Es ist durchaus einsteigerfreundlicher als so manch anderes System. Ja, völlig richtig. Also das ist natürlich auch im Hinblick auf Einsteigerfreundlichkeit sind diese Level 0 Charaktere nicht das Schlechteste. Genau, ich wollte nur sagen, dass die Regelkomplexität dann ja durchaus steigt, auch mit dem ersten Level dann. Ja, zumindest wenn man einen Magier oder Kleriker spielt. Wobei auch die Krieger und Zwerge und so weiter haben auch interessante Ansätze. Davon mal ab. Ja, vielleicht noch kurz mein zweites Produkt. Das wäre für Dungeon Slayers die Kaera-Box, die in der kleinen Box eigentlich eine sehr knackige, zwar Edo-Fantasy-Welt beinhaltet, aber unter der Oberfläche doch viele Überraschungen bietet, sage ich mal. Ja, ist ganz nett. Ich habe ja auch einmal zumindest, oder sogar zweimal, glaube ich, durch das Heftchen, was dabei ist in der Box, schon mal durchgeblättert. Es ist halt wirklich, also wie du sagst, auf den ersten Blick war es für mich auch wirklich diese Standard-Fantasy und dadurch hat es mich auch nicht wirklich gereizt. Aber ich bin ja jetzt nicht der große Dungeon Slayers-Fan. Ein Skandal eigentlich, aber. Ein Skandal, ja. Aber für den Preis ist es, glaube ich, immer eine gute Anschaffung, wenn man Dungeon Slayers spielt. Um ganz kurz die drei schöne Sachen zu nennen. Also die ganzen Völker haben eigentlich alle einen kleinen Kniff gekriegt, der sie auf jeden Fall interessant macht. Die Beschreibungen sind wirklich kurz und knackig, was ich sehr gerne mag. Das sind eben nicht die 1500 Seiten Hintergrundgeschichte, durch die man sich wälzen muss. Nein, das sind ein paar Seiten und dann und da entstehen auch Bilder im Kopf. Das gefällt mir sehr gut. Und als drittes, es gibt auch einen kleinen Regelteil und der, also bis auf eine einzige Seite hat mich davon jede überzeugt. Die eine einzige Seite ist die Kleiderliste. Die ist mir zu detailliert, das passt nicht zu Dungeon Slayers. Ja, okay, ich nochmal um ganz kurz auf Fate to Go einzugehen, das habe ich mir auch besorgt, selbstverständlich. Habe auch sehr interessiert im Polyeda-Podcast dem Interview gelauscht, das ist die Nummer 16 mit Kati Schad. Es ist eine, also toll finde ich erstmal, dass das ja keine Übersetzung ist, sondern tatsächlich selbst überlegt, selbst entwickelt sozusagen, aus Fate entwickelt, so. Und was man dazu sagen auch muss, glaube ich, das erste deutsche Rollenspielprodukt, was über ein Kickstarter, über Start Next, glaube ich, finanziert wurde und da auch wesentlich mehr eingenommen hat, als quasi gebraucht wurde. Irgendwas mit 5.000 Euro statt 3.000 war das Ziel, meine ich. Irgendwie sowas um den Dreh, ja. Also schon sehr, also schon ein kleiner Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Beinhaltet alles, was man zum Spielen braucht, inklusive der Fate-Würfel, die zwar sechsseitig sind, aber eben nicht die Zahlen 1 bis 6 beinhalten, sondern ein bisschen mit den Plus- und Minus-Symbolen, meine ich, ne? Ja. Sprich, da ist auch wichtig, dass die beiliegen. Ja, und insgesamt doch ein rundes Produkt, das eben in Fate einführt. Achso, und was man noch dazu sagen sollte, dass ja Fate to Go noch mehr das Erzähllastige betont als das normale Fate-Show. Das wird nicht jedem unbedingt zusagen. Das ist natürlich eine Geschmackssache, aber ich bin der Meinung, es gibt sogar Teile von Fate to Go online kostenfrei. Ich bin mir aber nicht sicher gerade. Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Free Fate gibt es aber mal nicht doch online. Das ist ja quasi auch von Kati Schad übersetzt oder zumindest mit übersetzt. Ja, aber Fate to Go gibt's auch. Es gibt da auch das Spielerbuch und das Spielleiterbuch anscheinend auch komplett. Was halt wirklich sehr, sehr gut ist an der Box, muss man sagen. Es beinhaltet für, glaube ich, 20 Euro waren es oder sogar 25, alles, was man braucht zum Spielen. Es hat, quasi eine Anleitung für den Spielleiter, eine Anleitung für den Spieler, wie man dann quasi Fate spielt. Und es ist sehr, sehr schön geschrieben auch. Also, wer es noch nicht hat, sollte, und Fate interessiert ist, sollte zuschlagen. Ja, also man kann allgemein sagen, wer Erzählrollenspielen offen gegenübersteht. Oder seins noch nicht gefunden hat. Ja, der sollte auch zuschlagen. Es gibt das auch, wie gesagt, kostenlos zum Reinschauen. Genau, es soll auch wieder eine Nachauflage der Steelbox geben, ist vielleicht auch noch interessant. Ja, und so, ansonsten gibt es als Alternative ja auch Free Fate oder auch Malmsturm. Ja, die beide natürlich aber auch vom Regeltext umfangreicher sind als... Ja, natürlich. Also Fate to Go würde ich auch als ideales Einsteigerprodukt in die Fate-Welt sehen. So, dann wollen wir uns jetzt dem eigentlichen Thema der Episode widmen, nämlich Star Wars. Allerdings mussten wir diesen Teil dann nochmal aufnehmen im neuen Jahr, weil beim ersten Mal war es etwas verrauscht. Ja, fangen wir erstmal mit der Geschichte des Star Wars Rollenspiels an. Ja, es ist ja schon quasi ein Urgestein. Ich meine, 87 kam, glaube ich, die erste Version von West End Games raus, die Lizenz ja sehr, sehr lange hatten. Ich glaube, bis Ende der 90er. Mit dem D6-System, das ja in 2,5 Auflagen erschienen ist insgesamt. Ja, eine hat es ja auch nach Deutschland geschafft. Ja, Deutschland kam, glaube ich, ein paar Bücher raus. Ich glaube, der zweiten Edition, die okay sind, auf jeden Fall. Also ich glaube, 6-7 Bücher sind es. Schade, dass es nicht mehr geworden sind. Ja, Deutschland kam, glaube ich, ein paar Bücher raus. Ich glaube, der zweiten Edition, die okay sind, auf jeden Fall. Also ich glaube, 6-7 Bücher sind es. Schade, dass es nicht mehr geworden sind. Ja, also das D6-System ist immer noch, obwohl es so alt ist und seine Macken hat, sehr schön eigentlich. Wenn man über diese Macken halt hinwegsehen kann. Danach ging die Lizenz halt an die Wizards of the Coast, die erstmal eine D20-Variante auf den Markt gebracht haben. Um die, glaube ich, nach ein paar Jahren wieder durch die Saga-Edition quasi zu ersetzen. Genau. Ja, das Interessante dabei ist, dass sie ja da sozusagen schon erste Sachen, die sie dann bei D&D 4 realisiert haben, ausprobiert haben. Wie zum Beispiel nicht mehr auf einzelne Fertigkeiten zu setzen, sondern sozusagen immer die Stufe drauf zu addieren, statt irgendwelche Punkte. Ja, zum Beispiel. Die finde ich auch gar nicht so schlecht, die Saga-Edition. Haben ein paar Sachen doch durchaus gut gemacht. Die haben ja auch alle Zeiträume quasi der Star Wars Geschichte irgendwie abgedeckt. Die haben ja die alte Republik irgendwie, Knights of the Old Republic abgedeckt. Die Legacy Era, die irgendwie 100 Jahre nach den Filmen spielt. Die Film-Ära haben sie ja auch irgendwie abgegriffen. Sogar ein Sourcebook für das Spiel Force Unleashed irgendwie rausgebracht. Die haben ja dann, glaube ich, vor ein paar Jahren recht überraschend die Lizenz quasi wieder zurückgegeben oder mussten sie abgeben. Und dann vor 2 Jahren war es, glaube ich, wurde die Lizenz ja neu vergeben. Und da war ja erstmal ein relativ langes Rätselraten, wer denn nun die Lizenz bekommen hat. Ging ja hin und her. Viele Verlage haben das relativ schnell irgendwie dementiert und gesagt, nein, wir haben sie nicht bekommen. Und letztendlich ist sie halt bei Fantasy Flight Games gelandet, die ja jetzt schon recht viel mit der Star Wars Lizenz gemacht haben. Das X-Wing-Spiel, das Trading Card Game. Living Card Game. Ja. Ja. Ein wichtiger Unterschied. Ja, gut. Und halt jetzt relativ frisch Edge of the Empire, welches sich ja der Würfelmechanik der Warhammer 3. Edition, die ja auch von Fantasy Flight Games kommt, bedient. Und das ist eigentlich... Ja, also man könnte es als gestreamlinedes Warhammer 3 bezeichnen. Genau. Ja, also wir haben, können ja mal kurz auf die Unterschiede bei der Würfelmechanik zu Warhammer eingehen. Oder überhaupt auf die Würfelmechanik, die ja schon... Ja, genau. Fangen wir da an. Genau, das sind jetzt Erkenntnisse aus unserem Testspiel im Dezember. Du hast gespielleitet. Und zwar hatten wir da die Beta-Version zur Verfügung. Ist das so richtig? Genau, das ist die normale. Ja, also wir hatten, benutzt haben wir die Beta-Version. Die Beginner-Box war noch nicht erschienen. Und wir hatten von dem Griddle, glaube ich, aus dem Fantasy Flight Games Forum, hat wunderbare Reference Sheets gemacht für das Spiel, die auf 17 Seiten eigentlich sämtliche wichtigen Aspekte irgendwie zusammenfassen. Die habe ich, hat jeder Spieler quasi auch gehabt und das hat das nochmal vereinfacht, das irgendwie das erklären, weil jeder auch nochmal selbst sagen konnte, ey, ich schlag das mal kurz nach. Das stimmt, hat sehr geholfen während des Spiels. Grundsätzlich ist es so, man hat halt eine ähnliche Würfelmechanik wie Warhammer, das heißt, man hat keinen numerischen Zahlenwert aus seinen Würfeln, sondern Symbole, mit denen Erfolg oder Nicht-Erfolg einer Probe bestimmt wird. Es gibt, wenn ich das aus dem Kopf jetzt richtig habe, 7 verschiedene Würfel. Den Ability Die, das ist der grüne, das ist der quasi der Standardwürfel für die Fähigkeiten oder der Standardwürfel für die positiven Einflüsse auf eine Probe, in dem Fall Attribut oder Fähigkeit. Und dann gibt es den Proficiency Dice, der auch positiv ist, gelb, hat glaube ich dann ist ein W12 und Besonderheit halt hier ist, wenn man dem Würfelpool zum Beispiel aus Agilität 3 und Heavy Blaster 1 zusammenbaut, bedeutet das, man hat die höhere Anzahl bestimmt die Anzahl der Ability Dice und die niedrigere Anzahl bestimmt die Anzahl der Proficiency Dice. Und die Besonderheit ist halt, man hat nicht dann 4 Würfel, sondern in der Tat trotzdem nur 3, weil einer der Ability Dice dann halt aufgewertet wird zu einem Proficiency Die. Jawohl. Genau, das ist ja auch dadurch möglich, dass quasi diese Haltungswürfel, also aggressiv oder defensiv, von Warhammer weggefallen sind, die ja vorher den Eigenschaftswürfel verändert haben. Da hätte man ja auch irgendwas in Richtung Machtsystem oder irgendwie sowas machen können. Ja, haben sie jedenfalls nicht und deswegen ist das, kann der Fertigkeitswürfel sozusagen den Attributswürfel ersetzen. Das passt, also dieser Würfelpool passt, finde ich, zu dem Setting, das sich Edge of the Empire gesetzt hat. Dazu werden wir später noch etwas sagen. Aber ich glaube, spätestens 2015, wenn die angeplant... Wenn die Jedi rauskommen, brauchst du neue Jedi-Würfel. Oder wie? Ich glaube, dann könnte sowas durchaus sein, dass man da dementsprechend Würfel braucht. Aber... Ja, es könnte... Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie nochmal Jedi-Magie nochmal sozusagen weiter aufgreifen und eventuell neuen Würfel oder neue Würfel dazulegen, ja. Also zusätzliche neue Würfel, so. Ja, man darf gespannt sein. Das wird man dann sehen. Zurück zu unserem Beispiel. Hat man halt, wie gesagt, dann 3 positive Würfel. Dann würde es einen weiteren positiven Würfel geben, einfach, das wäre der Boost-Die. Das ist ein 6-seitiger Würfel, den man für positive Nebeneffekte bei einer Probe einfach bekommt. Begünstigte Schussposition oder bei einer Schleichenprobe guckt der Gegner halt in die andere Richtung oder unterhält sich. Ja, oder der Rest der Gruppe lenkt ihn ab oder sowas, ne? Das sind wenn typische Fälle, die wo der Spielleiter entscheiden kann, kriegst einen Bonuswürfel oder man gibt einen Destiny-Punkt dafür aus. Auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Den gegenüber stehen dann halt die Difficulty Dice. Zum Beispiel bei einer Schießenprobe auf eine normale Entfernung, also Medium, wären das 2 Würfel, die als Schwierigkeit hinzukommen. Difficulty Dice können natürlich auch abgegradet werden zu Challenge Dice. Genau, das passiert aber nur, wenn quasi sich zwei Charaktere vergleichen, oder ist das falsch? Also beim Kampf zum Beispiel passiert es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen normalen Proben gerade ist, dazu. Also auf jeden Fall kamen sie dann ins Spiel, wenn es sozusagen vergleichende Proben gibt und quasi der Gegner hat jetzt, was weiß ich, du hast ja gerade Schleichen gesagt, hat jetzt von mir aus Wahrnehmung 1 und das Attribut, was zur Wahrnehmung gehört, gut, da kommen wir noch zu, ist 2, dann würde man halt ein Difficulty und ein Challenge-Dice nehmen, finde ich, ne? Ja, es baut sich genau ähnlich auf bei einer vergleichenden Probe. Genau, das ist ja auch noch wieder ein bisschen anders denn als bei Warhammer. Ja, es gibt dann noch den Setback-Dice, ähnlich wie der Booster, das heißt bloß negative Nebeneffekte, die irgendwie auftreten können. Auch wenn man in Deckung ist, gibt das auch ein Setback-Dice für den Angriff. Also wenn ein Gegner jemanden angreifen möchte und der Gegner ist in Deckung, gibt es dafür auch ein Setback-Dice auf den Angriff. Und wenn der Gegner seine Rüstung Verteidigung hat, ein Defense-Punkt, gibt das auch nochmal ein Setback-Dice auf den Angriff. Elegante Lösung, finde ich eigentlich. Ja, also genau, diese Boosts und Setback-Dice, die kann man wirklich schnell verteilen, wenn sich die Gruppe Vorteile erarbeitet oder den Gegner in eine nachteilige Position bringt oder eben auch umgekehrt. Das finde ich persönlich auch gut, weil man so schnell die Würfe oder die Werte variieren kann. Ja, noch kurz zu den Würfelsymbolen was gesagt, dann würde ich auch das Thema Grundmechanik auch abschließen. Einfache Folge sind quasi ein Stern und dann gibt es halt noch positive Nebeneffekte, der Advantage. Und dann gäbe es noch den Triumph. Der Triumph ist quasi zählt, glaube ich, wie ein Erfolg und ein Vorteil. Genau, und kann halt auch noch zusätzlich halt bei bestimmten Waffen irgendwas Kritisches auslösen, kritische Spezialeffekte oder sowas, ne? Genau. Löst halt, Triumph ist halt schon wirklich mächtig. Das gleiche gibt es natürlich auch im Negativen, das Fehlersymbol, ja, ein Dreieck mit so in die Richtung. Dann gibt's noch den Threat, quasi ein negativer Nebeneffekt bei der Probe. Und Despair. Despair ist halt dann ein Fehlschlag, der besonders wehtut. Genau, kann wieder bei besonderen Waffen halt die kritischen Fehlschläge auslösen. Was weiß ich, Munitionsverstopfung oder sowas. Oder schlimmstenfalls explodiert die Granate in der Hand. Also was da steht halt bei den jeweiligen Sachen dann mit dabei, ob die sowas haben. Genau, das ist dann quasi bei jeder Fähigkeit ist steht direkt dabei, dafür ist der Reference Sheet ganz gut, was es an positiven und negativen Nebeneffekten geben kann. Das sind Beispiele, das sind natürlich keine festgeschriebenen Regeln, weil man natürlich das auch an die Situation anpassen muss. Und gibt, glaube ich, auch für das Rollenspiel dann durch solche Symbole sehr, sehr viele schöne Möglichkeiten. Wir hatten das ja bei der Proberunde teilweise versucht. Manchmal hat es gepasst, manchmal nicht so sehr, aber generell hat mir das Würfelsystem schon sehr zugesagt. Ja, genau, also ich kenne das auch noch von Warhammer. Man guckt halt, welcher Würfel sozusagen die Erfolge bringt und dann kann man halt sagen, jawohl, es kommt vom Boost-Dice, war die bessere Schussposition oder es kommt halt, oder von mir aus einer der Difficulty-Würfel hat besonders viele Negative, das heißt, man hat ihn direkt in die Brust getroffen, weil er schlecht ausgewichen ist und so weiter. So kann man halt die Würfel interpretieren, je nachdem, was sie zeigen. Das sollte man aber tunlichst nicht jedes Mal machen. Ansonsten ist man da stundenlang beschäftigt sozusagen, sondern ich würde das immer für besondere Szenen aufheben. Also wenn man den Gegner erledigt, dann sollte man auch ein bisschen näher hingucken sozusagen. Ja, Wir können da einmal nochmal jetzt ganz kurz erstmal auf die Attribute eingehen von den Charakteren, die ja wichtig sind für den Bau des Würfelpools. Es gibt da ja Brawn, was ja die körperliche Stärke im Endeffekt darstellt. Presence, was halt gleichzusetzen ist, würde ich sagen, mit Charisma. Ja, zum Unterschied kommen wir gleich noch. Ja, Intellekt. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Cunning gibt es dann noch, was ja hier Wahrnehmung und Aufmerksamkeit irgendwie widerspiegelt. Agility, auf Agility basieren eigentlich alle Kampfesfertigkeiten, also Fernkampf und Willpower. Genau, ja genau, noch kurz zu den Besonderheiten, zum Beispiel von Presence. Die Initiative läuft über zwei unterschiedliche Skills, das ist einmal Cool und das andere war Vigilance, die jeweils auf Presence und ich glaube Cunning basieren, ne? Ja, und das heißt, normalerweise im normalen System wäre das jetzt auf Agility, aber ich denke, sie wollten dieses Attribut nicht zu stark, im Prinzip unbalanciert machen, dass sie sich gesagt haben, jawohl, die Initiative legen wir davon weg. Vermute ich mal ganz stark, dass das daher kommt. Das war, glaube ich, einer der Aspekte, und es ist ja eigentlich auch eher ungewöhnlich, dass das ein System zwei unterschiedliche, also Skills für Initiative kennt. Cool in dem Fall wäre, wenn man weiß, dass jetzt gleich ein Kampf bevorsteht, man sich innerlich quasi darauf vorbereitet hat, dass es gleich zum Schussgefecht kommt oder man in eine Kneipenschlägerei gerät. Und Vigilance ist halt, wenn man überrascht wird und nicht mit dieser Situation irgendwie gerechnet hat. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass sie da diese Unterscheidungen reinbringen für die Initiative, für unterschiedliche Situationen. Ja. Auf jeden Fall. Das hat im Probespiel war das auch ganz nett, ja. Ja, also im Prinzip, also die Attribute sind schon relativ typisch für Rollenspiele. Es sind nicht ganz die typischen 6, aber doch sehr, sehr dicht dran. Ja, wir können doch mal auf das Wichtigste natürlich kommen. Welche Rassen kann man denn aus dem Star Wars-Universum hier in Edge of the Empire spielen? Fangen wir einfach mal vorne an. Man kann die Botaner spielen, die Druiden, die Gant und die Menschen. Ich glaube, da musst du immer jedes Mal ein Beispiel zusagen. Ja, Botaner sind halt, ich glaube, Katzen. Ich glaube, sie sollen Katzen darstellen. Könnten aber auch Hunde sein. Das ist, ich bin immer bei der Zuordnung von tierähnlichen Wesen nicht so gut. Das spricht aber eher für dich als gegen dich. Also, ich kann, also, es sind auf jeden Fall tierähnliche Außerirdische. Druiden, ja, nicht humanoide Lebensformen, mechanisch. Druiden sind klar, die kommen ja oft genug im normalen Star Wars Universum. Ja, wobei man hier eigentlich bemerken muss, es gibt verschiedene Klassen von Druiden in Star Wars und man spielt hier quasi die Klasse 4. Klasse 4 sind Kampfdruiden in dem Sinne. Also man spielt, kann, wenn man natürlich das unbedingt möchte, wahrscheinlich auch R2-D2 spielen. Aber also ich habe einmal bei Traveler einen Druiden gespielt. Das lag auch nur daran, dass die Gruppe quasi schon voll war und der Spieler, das war auf dem Nordcon so nett war, gesagt hat, ja, okay, kriegst noch einen Platz, musst aber einen Druiden spielen. Das ist auch mal ein Spaß, aber die Möglichkeiten sind doch teilweise halt limitiert. Also R2-D2 zu spielen ist vielleicht nicht so, das ist vielleicht mal für einen One-Shot ganz lustig, sagen wir es mal so. Zu den Botanern noch, die Botaner waren auch die Pläne des Todessterns, des zweiten Todessterns, glaube ich, besorgt haben. Botanische Spione. Dann waren es Katzen. Ninja-Katzen. Also zu den Klasse 4 Druiden orientiert sich halt mehr an IG-88, der im zweiten richtigen, wichtigen Star-Wars-Film das Imperium schlägt zurück zu sehen war. Auf der Brücke, als die Kopfgeläge da, Boba Fett und Co. standen, der Druide, so in die Richtung stellt man sich das hier eher vor. Die Gant auch. Zukus aus dem Star Wars Universum, wem das was sagt, auch das Imperium schlägt zurück. Man muss an diese Brückenszene denken. Wir werden auch nochmal einen Link, glaube ich, zu einem Bild davon posten. Das gibt's im Internet auch, damit man eine Vorstellung davon kriegt. Sind halt insektoide Wesen, glaube ich, die je nach, wie man es möchte, die Besonderheit haben, entweder können sie Sauerstoff atmen oder nicht. Das heißt, wenn sie nicht Sauerstoff atmen, haben sie halt quasi eine Maske auf. Wenn diese Maske einmal abfällt, was bei Zukus zum Beispiel der Fall war, nicht im Film zu sehen, schädigt das die Lunge und kann sehr, sehr übel ausgehen. Aber das ist wahrscheinlich eher Fluff als wirklich spielentscheidend. Menschen. Ja, ich sehe hier, steht auch noch, genau, Choose Subspecies, also da gibt es tatsächlich auch noch Unterrassen dann. Genau, das meine ich, das ist die Wahlmöglichkeit. Es gibt die Menschen, ganz klar, macht ja einen Großteil des Universums aus. Dann gibt es noch die Rodianer. Greedo. Sollte eigentlich jeder ein Bild im Kopf haben, wer Star Wars gesehen hat. Trandoshaner, Bosk. Auch wieder die Brückenszene. Imperium schlägt zurück. Kopfgeldjäger. Die Twi'lek, die in die Rückkehr der Jedi-Ritter zum Beispiel Jabba's Berater. und Wookie. Ja, die da bin ich mir auch relativ sicher, wer ein Wookie ist. Genau. Also es sind nur 8 Rassen quasi. Ich glaube, da wird das relativ schnell mehr geben, aber für den Start reicht's aus. Genau. Ja, wo du auch 5-mal die Szene erwähnt hast, ich glaube, genau das zeigt auch, dass das Spiel eng fokussiert ist. Man darf ja nicht vergessen, es kommen ja noch 2 andere Erweiterungen raus, aber Edge of the Empire soll ja auch in diesem Kopfgeldjäger, Schmuggler, kriminellen Milieu spielen, sage ich mal. Kann man das so sagen? Outer Rim, genau, ja. Ja, es spielt ja im Outer Rim, also am Rande der Galaxie, der bekannten Galaxie, wo ja das Reich der Hutten liegt, ja. Tatooine liegt ja auch im Outer Rim. Die ganzen zwielichtigen Gestalten treiben sich halt dort rum und versuchen, Überleben irgendwie zu sichern. Da ja alle Star Wars, ich nehme, greife einfach ein bisschen vor, ich hoffe, dass es so ist. Kann sich natürlich ändern, aber ich glaube, zumindest Edge of the Empire fokussiert sich ja wieder auf die klassische Zeitlinie. In der Zeit der Rebellion, kurz nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Und über den Aufbau der Welt, wie Fantasy Flight Games es sich vorstellt, ist ja noch gar nicht so viel bekannt, da ja nur quasi ein paar Grundinformationen in der Beginnerbox sind. In der Beta-Version ist das ja komplett ausgeklammert. Das ist ja nur Regeltext. Da muss man halt gucken, wie sich das dann äußert. Aber generell ist es halt schon ein thematisches Rollenspiel. Genau, ja, dann soll ich noch mal kurz sagen, was die Rassen ausmachen. Bei denen sind sozusagen die Basisattribute vorgegeben. Es gibt aber auch jede unterschiedlich viele XP, für die man dann diese Attribute erhöhen kann. Bei den Druiden ist zum Beispiel die Besonderheit, dass quasi jedes Attribut nur auf 1 zur Verfügung steht. Man dafür aber besonders viele XP hat, um sich dann individuell zu gestalten. Ja, während... Vor allem bei den Druiden, also... Jede Rasse hat ja auch noch Spezialfähigkeiten. Die Druiden zum Beispiel, wenn wir da gerade mal sind, können sich Ausrüstung halt einbauen. Ja, die tragen nichts, die bauen sich das halt einfach ein, müssen sich nicht um Essen oder sonst was kümmern. Macht das. Ja, Macht können sie natürlich auch nicht nutzen. Genau, haben auch, wenn ich das richtig sehe, mehr. Ränge für die Fähigkeiten als andere, genau. Skills, genau. Die Menschen zum Beispiel sind ja relativ ausgewogen, wenn man sich das anguckt. Die haben alle Attribute auf 2. 110 Erfahrungen sogar am Anfang. Genau, die sind halt quasi der Mittelwert. Wenn es denn andere Rassen gibt, die haben schon mal einen Wert auf 3, dafür einen anderen wieder auf 1. Gibt welche, die haben ein leicht erhöhtes Wundlimit, wie Wookies halt natürlich mehr aus. Das, also ich finde, dass die Verteilung der Fähigkeiten eigentlich gar nicht so schlecht. Auch die Spezialfähigkeiten passen durchaus zu den Rassen. Twi'leks haben noch einen Bonus auf Charm oder Deceit. Das passt alles, finde ich. Und Da haben sie auch relativ viel über die Beta-Updates nach dem Feedback der Community irgendwie gemacht. Also da muss man allgemein sagen, Fantasy Flight Games hat sehr, sehr stark, finde ich, auf die Community gehört. Ist da auch sehr, sehr beim Beta-Test drauf eingegangen, wo die Leute meinten, das müssen wir verbessern. Da haben sie es auch gemacht. Also nicht nur eine große PR-Maschine, sondern tatsächlich auch ein Test gewesen. Ja. Ja, die haben die Fähigkeit, es gibt Autofire quasi beim Schießen, was am Anfang relativ mächtig war und auch sehr lange drüber diskutiert wurde in den offiziellen Foren, wie man das denn abschwächen kann, weil sobald Autofire irgendwie angeht, dann tat es richtig dolle weh. Und das ging sehr, sehr leicht. Vor allem, wenn Minions quasi kombinieren und dann quasi einen Autotreffer haben bei Sturmtruppen, dann wird das sehr, sehr haarig. Und da hat Fantasy Flight Games in einem der letzten Beta-Updates eine erste Korrektur vorgenommen, die nicht so positiv aufgenommen wurde. Und dann haben sie nochmal quasi da genau nachgebessert, nach den Wünschen der Community. Auch bei anderen Dingen. Ich würde schon sagen, sie haben es gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ja, genau. Jetzt haben wir die Rassen. Dann kommen jetzt sozusagen, fehlen noch die Klassen, beziehungsweise hier die Karrieren. Da stehen ja 6 zur Verfügung. Der Kopfgeldjäger wäre das, der Kolonist, der Entdecker, der, ja, man könnte sagen, Söldner, also die Hired Gun, der Schmuggler und der Techniker. Und jede davon hat nochmal 3 Spezialisierungen. Greifen wir mal den Techniker raus. Der kann Mechaniker sein, der kann Outlaw-Tech sein oder Slicer, also quasi Computer. Wie würdest du Slicer? Ich würde den quasi Richtung Hacker. So, sowas in die Richtung würde ich ihn einordnen. Hacker, ne? Genau, ja. So. Ja, genau. Ja, also da sieht man schon, 2 davon sind ja auch schon zwielichtig definiert, während der Techniker ja erstmal neutral ist, aber Also ich finde, durch dieses Karrierensystem, die Besonderheit sind ja auch die Talentbäume, die jede Spezialisierung hat. Also jede Spezialisierung hat komplett unterschiedliche Talentbäume. Die sind auf 5 Ebenen. 4x5 Talente sind es insgesamt. Sind 5 Ebenen, ja. Die Talente sind untereinander verbunden in einem Netz quasi. Ja, wobei es immer Lücken hat, das ist auch noch ganz wichtig. Genau, und immer unterschiedlich ist zu jeder Spezialisierung. Und man muss halt quasi oben anfangen in der 5-XP-Reihe und kann dann nur Talente kaufen, die dann mit dem bereits Erworbenen irgendwie verbunden sind. Bisschen aus Computerspielen, finde ich, aufgegriffen. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Also... Ja, also es ist auch deutlich einfacher als jetzt das Warhammer 3-System mit den Karten. Dadurch sind die Effekte auch nicht ganz so kompliziert, sind ja auch viele passive Effekte dabei. Es ist ja, also ich finde das einfach, es ist ein logischer Aufbau. Manche Talentbäume sind natürlich schwieriger zu lernen, muss man schon sagen. Ja, weil es weniger Verknüpfung gibt, sage ich mal, ne? Genau. Aber es macht die Sache auch interessanter. Und ich muss sagen, bei anderen Systemen, wo man erstmal eine halbe Stunde hin und her blättert, weil man sich irgendwie seine Vor- und Nachteile raussucht, ist mir das deutlich lieber irgendwie. Man hat alles auf einer Seite, man sieht, welches ist eine passive, was ist eine aktive. Und es passt meistens zu den Klassen. Ja, also das hat während des Spieltests haben mir die auch gefallen, wobei mir aufgefallen ist, dass keine einzige aktive Talentfertigkeit genommen wurde. Ja, wir ja erstaunlicherweise haben nämlich fast alle Spezialisierungen genommen, bei dem sie in der ersten Reihe kein aktives haben. Ja, beziehungsweise ich hatte schon aktive Talente, bloß das ging so um Schiffsreparatur etc. Das kann man ja auch später nachlernen, ja, genau. Macht ja auch Sinn. Genau, das kam halt nicht dran, das kann natürlich auch passieren. Genau. Und ich muss ja sagen, man muss ja zur Publikationshistorie jetzt sagen, es kommt ja jetzt im ersten Quartal, ist ja angedacht, das Grundregelwerk dann auf den Markt zu bringen. Die Box erschien ja jetzt im Dezember. 2014 soll ja dann ein Buch zur Rebellenallianz rausgebracht werden. 2015 dann erst quasi zu den Jedis. Ich finde aber, wenn man sich die Karrieren jetzt schon anguckt, es gibt ja noch eine siebte Karriere quasi, die Jedi Exile. Macht wird ja im Edge of the Empire auch rudimentär behandelt. Ist es ja so, dass man mit den bisherigen 6 normalen Karrieren, nicht Machtkarrieren, durchaus auch in der Rebellenallianz spielen kann. Also ich sehe da jetzt nichts, wo ich sagen würde, das passt natürlich überhaupt nicht. Es ist natürlich auch eine Auslegung des Hintergrundes, finde ich, aber kann da durchaus auch schon in der Rebellenallianz spielen. Ja, klar, gerade wenn man an Han Solo denkt oder so. Zum Beispiel. Einzige Problem wäre dann vielleicht die Obligation, die wir jetzt mal kurz zu sprechen kommen können, ist nämlich auch eine Besonderheit des Systems, dass ja quasi die Verflechtung der Charaktere mit der Spielwelt auch regeltechnisch irgendwie abgebildet ist. Genau, je nach Anzahl der Spiele gibt es am Anfang sozusagen zum Beispiel bei 4 bis 5 Spielern waren es mindestens, muss jeder 10 Punkte Obligations nehmen. Die kann er auswürfeln. Oder wir haben sie, glaube ich, alle ausgewürfelt. Das kann zum Beispiel sein Familie, das kann sein kriminelle Aktivitäten oder ein Kopfgeld etc. Ja, und dazu kam dann ja noch, dass man sich auch quasi, wenn man mehr Obligation auf sich nimmt, bekommt man dafür entweder mehr Geld für Ausrüstung oder mehr Erfahrungspunkte. Und das haben die meisten auch irgendwie gemacht. Ja, ich glaube, die Gruppe war mit 5 Spielern am Ende auf 95 Gesamtobligation. Genau, ich habe 5 ausgespart. Ja, ich glaube, die Gruppe war mit 5 Spielern am Ende auf 95 Gesamtobligation. Genau, wären wir nämlich bei 100 gewesen, würde es bedeuten, dass diese Verpflichtung der Charaktere dazu führt, dass man sich um nichts anderes erstmal mehr kümmern kann. Weil diese Obligation beeinflusst natürlich auch die Gruppe. Also eine hohe Obligation bedeutet, dass man vielleicht in der Unterwelt leichter an Kontakte kommt, aber dafür halt bei ehrenhaften Leuten nicht mehr so leicht. Eine niedrige, halt das Gleiche, nur umgekehrt. Das ist natürlich ganz interessant. Genau, man würfelt sozusagen am Anfang mit dem W100 und hat dann ja quasi, der erste Spieler hat jetzt 20, der nächste 15, der nächste wieder 20 und je nachdem, was weiß ich würfle eine 34, dann würde es halt in dem Beispiel den zweiten Spieler treffen. Falls er noch 2 verschiedene Obligations hat, stehen die auch hintereinander, kann man genau sagen, es trifft jetzt die Obligation, was weiß ich, Criminal und das kann dann sozusagen in dieser Sitzung vermehrt angespielt werden. Und es bringt natürlich den Punkt, dass der Strain-Wert, der Stresswert irgendwie direkt mal angegriffen wird. Weil der Spieler, der quasi so, dessen Obligation aktiviert wird, erleidet direkt erstmal 2 Stress und die restliche Gruppe erleidet 1 Stress. Bei einem Pasch verdoppelt sich das Ganze nochmal. Also bei 33 jetzt so. Zum Beispiel würde sich das auf 4 und auf 2 für die Gruppe dann irgendwie erhöhen. Generell finde ich das eine sehr, sehr schöne Idee. Im Tunnelon wurde es ja schon mal angesprochen von ein paar Usern, dass man natürlich auch das ganze Spiel nur auf diese Obligations ausrichten kann. Und quasi dadurch auch immer wieder Plots irgendwie generieren kann. Ja, genau. Also es ist natürlich eine gute Sache auf jeden Fall fürs Kampagnenspiel, um immer mal wieder neue und oder auch wiederkehrende Elemente da reinzukriegen. Eben. Also es ist auch durchdacht eigentlich. Genau. Was mir noch, wenn ich es ganz kurz sagen darf, gut gefällt, dass sich diese Obligations ändern. Also im Beispielabenteuer ist das ja so, dass wir alle, glaube ich, 10 Punkte Obligation, war das Criminal? Nee, das war... Ihr hattet eine Schuld. Eine Schuld, ne, genau. Bei einem der Hutten, das war unsere gemeinsame Obligation. Und wir hatten dann ja sozusagen die Chance, ihm einen Gefallen zu tun und dafür von unserer Schuld etwas abzubauen. Also sprich, dass das am Ende ist auch ein Wert, der sich verändert. Ne? Da wird es weniger, aber von mir aus haben wir jetzt dadurch einen anderen Hutten verärgert oder haben uns mit der... Ihr habt zum Beispiel ein paar seiner Leute abgeschossen auf eurer Flucht und das könnte dann bedeuten, dass eben der andere Hutte sagt, ihr kriegt ein Kopfgeld. Das ist halt das Schöne, wenn die Spiele in der Spielwelt quasi agieren, reagiert die Spielwelt auch regeltechnisch auf sie. Genau, weil häufig ist es bei solchen Hintergrundwerten ja so, ich kaufe mir am Anfang Adel 3 und das bleibt dann erstmal komplett bestehen. Ja, und dass sich das hier mitändert, ist eigentlich eine gute Idee. Und diese 100er-Regelung, also sprich, ab dann gibt es sozusagen ein Abenteuer mit einer dieser Obligations auf jeden Fall. Es ist schon nicht uninteressant gemacht. Und wie gesagt, auch für Startabenteuer halt durch gemeinsame Obligations ist das, denke ich, auch eine gute Idee, eine gemeinsame Basis, einen gemeinsamen Hintergrund zu haben. Genau, stimmt, apropos gemeinsamer Hintergrund, was ich auch sehr cool finde, das, ich möchte fast sagen, Firefly-Feeling, nämlich die Gruppe bekommt per Default, sage ich mal, ein kleines Raumschiff zur Verfügung. Ja, das ist, ich glaube, man kann zwischen dreien wählen, ich glaube, quasi der JT-1300, quasi der Millennium-Falke, die Firespray, was ja der Slave One von Boba Fett irgendwie ähnlich ist, und der GH Troc 720, bei der ich kein Bild vor Augen habe, muss ich gestehen. Das macht natürlich... Das ist, die beiden anderen, die kommen ja auch bei X-Wing als Großminiaturen raus. Also es greift ineinander. Das stimmt. Ja, das ist gut gemacht. Es ist natürlich kein Muss, dass die Gruppe ein Schiff kriegt. Das Regelwerk schlägt es halt quasi vor. Ja. Ich glaube, in der Beginnerbox startet man ohne Schiff. Du kommst im ersten Abenteuer quasi ein Schiff. Ja, das. Was? Ich habe sie gekauft. Ja, okay, das ist natürlich auch eine interessante Idee. Ja, ich finde jedenfalls diesen Fokus darauf, dass man halt, man spielt nicht irgendwas im Star Wars-Universum, sondern man spielt eine Gruppe zwielichtige Charaktere, die gemeinsam ein Raumschiff hat, das fokussiert das doch viel enger und ich finde es persönlich sogar interessanter, als wenn man jetzt noch Jedi spielen könnte und Imperiale und noch in Episode 1 mit den diesen furchtbaren Typen da. Ja, also ich glaube auch, die Dreiteilung macht durchaus Sinn. Ich muss auch sagen, in den meisten Gruppen und auch mit den meisten Leuten, in denen ich jetzt so bisher drüber gesprochen habe, über Star Wars, waren sehr, sehr oft die Charaktere in Richtung, ja, wie ein Kopfgeldjäger oder ja, wie so ein Schmuggler halt, ne? Also, es gibt, glaube ich, die Jedi-Fraktionen, die schon gerne diesen Jedi spielen wollen. Es gibt aber auch einen sehr großen Spieleranteil, die bewusst oder unterbewusst eigentlich genau in diese Richtung gehen. Ja, ich finde auch, das ist ja das Problem von Rollenspielen, sag ich mal, wie Vampire the Masquerade oder nehmen wir als letztes Beispiel relativ aktuell Frost Zone. Ja, da stellst du eine Gruppe zusammen von Charakteren, die gar nicht als Gruppe agieren würden. Da musst du ja schon einen speziellen Rahmen schaffen, warum das so sein sollte. Klar war es in Episode 4 so, dass ein Jedi mit Schmugglern rumhing, aber das ist ja doch was sehr Spezielles. Das ist ja nun quasi nicht immer so. Und deswegen finde ich eigentlich von der Idee her gut, dass sie das trennen und jeweils was Eigenes machen. Vor allem muss man ja auch bedenken, es gibt ja kaum mehr Jedis in diesem Zeitraum. Also es ist ja nicht so, dass da an jeder Straßenecke ein Jedi ist, sondern Obi-Wan ist ja einer der letzten, zusammen mit Yoda, die ja Luke im Film ja erst ausbilden. Und die Jedi-Klasse, die bei Edge of the Empire dabei ist, bildet meiner Meinung nach das Power-Level, was Luke innerhalb der drei Filme in der originalen Trilogie irgendwie erreicht, auch ganz gut ab. Von daher sehe ich da jetzt nicht, also es passt auch mit dem Hintergrund einfach, finde ich. Also wohlgemerkt auch so wie er am Ende der dritten Originalepisode ist, wo er ja doch eine gewisse Machtstand schon erreicht hat. Ja, ich glaube, das kriegst du so auch hin. Es dauert halt, es dauert wahrscheinlich, es dauert auch überspült, du startest nicht so. Das ist beim D6-System aber ähnlich. Du brauchst auch eine bestimmte Zeit, wo die anderen schon die ganze Zeit richtig toll sind, brauchst du mit deinem Lichtschwert ein bisschen länger, bis du damit richtig umgehen kannst, bevor du dir nicht die Hände abpackst. Ja, na, ich glaube ganz stark, dass sich da an diesen Warhammer 40k-Aufteilung orientieren und die quasi die Jedi-Gruppe wird auch, denke ich, schon auf einem höheren Machtlevel beginnen, sozusagen. In Häkchen. Könnte ich mir vorstellen, jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Saga-Edition ist. Also Saga ist ja auch quasi sehr, sehr viel Macht. Also es ist für mich immer so ein Machtgefälle, weil als Jedi bist du schon für mich auch vom Hintergrund her. Das macht es halt schwierig, finde ich auch, weil du hast einerseits natürlich die Filmvorlage, Jedi sehr mächtig, andererseits willst du auch kein zweites Ruf des Warlock haben, also sprich total unbalancierte Charaktere, wo du einerseits den Warlock hast mit überragenden Fähigkeiten und auf der anderen Seite ganz normale Spieler, die nichts können. Das würde ja auch nicht unbedingt Spaß machen, oder es wäre sehr speziell, sagen wir es mal so. Von daher sind ja im normalen Rollenspiel die Charaktere ja schon irgendwie in irgendeiner Art gegeneinander ausbalanciert, sodass nicht einer alles kann und der Rest steht da drumherum, sozusagen. Das ist ja so ein bisschen die Gefahr, wenn man die Jedi, ich möchte nicht sagen, zu realistisch umsetzt. Also so sind sie ja im Film ja auch nicht, aber das kann natürlich passieren, dass ein Jedi in Häkchen viel, viel mehr kann oder viel, viel mächtiger ist als jetzt jemand anders. Ja. Also wir können aber ganz fix noch auf die Destiny-Punkte eingehen, bevor wir mal auf die Beginner-Box zu sprechen kommen. Ja, die Destiny-Punkte, ganz genau. Es sind ja quasi die Gummipunkte von Edge of the Empire, mit denen man Fakten kaufen kann, mit denen man Proben erleichtern kann, Proben für den Gegner erschweren kann, durch die man auch, das will ganz kurz noch, auch andere Würfel wieder upgraden kann, also aufwerten kann, auch bei der Schwierigkeit. Das ist nämlich dann der Sonderfall. Zum Beispiel im Kampf könnte ich auch sagen, der Gegner kriegt jetzt einen Challenge-Dice anstatt einen Difficulty-Dice. Wenn ich richtig liege. Bin mir aber ziemlich sicher. Ja. Genau, kommen wir nochmal ganz am Anfang der Episode zurück. Da hatten wir nicht nur 6 der 7 Würfel vorgestellt. Der 7. ist nämlich der Machtwürfel, der Force Die. Und der dient quasi am Anfang dazu, darf jeder Spieler einmal würfeln und dann sieht man, ob quasi ein schwarzer Chip oder 2 schwarze Chips oder ein weißer oder 2 weiße in die Mitte wandern. Kleine Besonderheit, die Augenzahl insgesamt ist zwar gleich, also sprich, gibt 8 schwarze, 8 weiße Symbole. Die Verteilung ist aber eine andere. Das heißt, es gibt insgesamt 7 schwarze und nur 5 weiße Seiten. Bei uns hat das dann dazu geführt, dass die ersten 4 Spieler nur schwarz gewürfelt haben. Und erst der letzte, dann kam tatsächlich auch noch ein weißer Chip mit rein. Ja, und warum ist das quasi für die Gruppe doof? Das bedeutet, der Spielleiter bekommt 8 Punkte, die er ausgeben kann. Und die Spieler bekommen halt nur 2. Es gibt halt einen Pool für den Spielleiter und einen Pool für den Spieler. Die Besonderheit ist auch, wenn der Spielleiter zum Beispiel einen Punkt ausgibt, wird er danach zu einem Punkt für die Spieler und umgekehrt ist das genauso. Ja, genau. Das war auch ein Punkt, der mir nicht so zugesagt hat. Weil das ja immer automatisch bedeutet, dass wenn ich mir jetzt einen Vorteil kaufe, bekomme ich später einen Nachteil. Das führt meiner Meinung nach dazu, dass ich sie versuche, möglichst wenig einzusetzen. Was eigentlich schade wäre, wenn man so ein System wenig einsetzt. Ja, aber... Was man natürlich bedenken muss bei dem Punkt, die Spieler haben wesentlich mehr Möglichkeiten durch diese Destiny-Punkte. Ich als Spielleiter kann mir davon, glaube ich, weniger kaufen. Für euch, also für die Spieler ist es doch wesentlich mächtiger, sich einen Fakt zu schaffen. Weil als Spielleiter gebe ich dafür ja keine Punkte aus. Weil, also, wenn ich etwas nicht sage, dann ist es nicht da. Ich werde mir nicht als Spielleiter im Nachhinein sagen, ach nee, meine sind alle hinter Kisten in Deckung. Die habe ich nicht erwähnt. Ja, das ist natürlich schade. Also würde ich versuchen. Also als Spieler, da kann ich mir, würde ich mir durch diese Punkte zum Beispiel keine Fakten schaffen. Nee, klar, die schaffst du ja normalerweise vorher, außer du hast es versehentlich vergessen. Das ist dann Pech. Genau, also man kann damit ja zum Beispiel tatsächlich sowas kaufen wie, jawohl, ich bin hinter Deckung. Dafür gibt es dann halt den, für den Gegner den Setback-Dial. ja. Also, wobei ich, also mit den Fakten kaufen tue ich mich auch immer schwer. Da würde ich doch erstmal fragen, habe ich irgendwo Deckungsmöglichkeiten? Beziehungsweise, ja, halt je nachdem, wie man spielt, ne? Wenn man mit Battlemap oder Bodenplan spielt, irgendwas, wo man schon sieht, da kann ich in Deckung gehen, dann würde ich mir das natürlich auch nicht kaufen, sondern direkt tun. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Frage des Spielstils und natürlich auch der Gruppe, was die Gruppe natürlich auch möchte. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, aber muss auch sagen, es muss sich da, glaube ich, einpendeln und man muss dann halt gucken, wie es nach 2-3 Spielsitzungen dann auch überhaupt noch aussieht. Genau, also ich werde auch drauf gespannt, würde es auch auf einen Langzeittest ankommen lassen, ob sich das wirklich sozusagen dazu entwickelt, dass man sie oft benutzt, dass es Spaß macht, sie zu benutzen, oder ob das eher dazu führt, dass man möglichst wenig daran geht und nur im äußersten Notfall sich mal einen hinnimmt. Dazu ist, glaube ich, letztlich auch nicht gedacht. Oder wie bei anderen Spielen, wie Savage Worlds mal gern gesagt wird, die Bennies müssen fliegen. Aber auch da ist das nicht immer ganz leicht. Ja. Das stimmt. Ja. Dann können wir uns ja jetzt der Beginnerbox quasi zuwenden, nachdem wir alle Besonderheiten des Star Wars-Systems jetzt besprochen haben. Die Beginnerbox ist ja jetzt im Dezember 2012 erschienen. Enthält 4 Beispielcharaktere, die nicht nur ein Charakterblatt haben, sondern eine Charaktermappe. Außerdem sind ein Buch für den Spielleiter enthalten und ein Abenteuer. Plus natürlich die Würfel und Karten und Tokens. Ganze Krimskrams. Was ich sehr, sehr schön finde, ist halt die Einsteigerfreundlichkeit, die Fantasy Flight Games mit dieser Box geschaffen hat. Also ich habe wahrscheinlich noch nie ein gesamtes Rollenspielprodukt gesehen, was so einfach erklärt ist und den Spieler und auch den Spielleiter so an die Hand nimmt. Ich meine, das Abenteuer enthält immer wieder Hinweise, hey, wie würfel ich denn jetzt Initiative aus und okay, wir kommen jetzt zu einem Kampf. Hier hast du nochmal die Regeln für den Kampf aufgeführt, quasi neben dem, neben der Begegnung in der Box. Ja, was hast du denn zum Vergleich? Also hast du zum Beispiel Aborea-Box oder... Die Aborea-Box habe ich da, ich habe die Dungeon Slayers-Box da, ich habe auch die Pathfinder-Einsteiger-Box habe ich da, die, wenn man so will, Lamentations of the Flame Princess, die Deluxe Edition, kommt ja auch mit einem Einführungsabenteuer, ist aber kein Einsteigerprodukt. Oh. Also du hast genug Vergleichsmöglichkeiten. Ja, die Pathfinder-Box habe ich, ja, also die sind auch nicht schlecht, aber ich fand das alles sehr, sehr schlüssig erklärt. Der Vorteil ist halt, oder der große Vorteil gegenüber den anderen Boxen ist halt wirklich diese Charakterbögen. Ja, klar kommen sonst solche Einsteigersachen immer mit einem fertigen Charakterbogen, aber da hast du wirklich die Erklärung nochmal in dieser Mappe drinne. Du musst eine Probe für das und das würfeln. Hey, so wird dein Würfelpool aufgebaut und blätter nur bis hierhin, wenn der Spielleiter sagt, du sollst dann auf Seite 3 deines Charakterbuches gucken, dann sind dann nochmal Erklärungen, wie jetzt quasi der bestimmte Teil des Abenteuers, was da gefordert wird, nochmal erklärt und das alles sehr, sehr verständlich und auch ja, einfach gut. Nö, ich guck mal gerade in die Pathfinder rein. Ah, genau, da war mir doch auch so, genau, du hast in der Mitte den Charakterbogen und an beiden Seiten, rechts und links, hast du nämlich auch nochmal, was weiß ich, was ein Saving Throw, also, genau, von der Art her ist das nicht, wahrscheinlich denn doch nicht so unähnlich. Wobei das von Star Wars natürlich durchaus noch besser sein kann. Ich werde mich ja demnächst davon überzeugen können, denn ich habe auch eine Box gekauft, bevor ich erfahren habe, dass sie auch auf Deutsch rauskommt. Ja, ist aber noch kein Termin genannt von den Heidelbeeren. Ich nehme an, er kommt auch erst im März. Dann kommt da aber wahrscheinlich mit Glück schon wieder das Grundregelwerk von Fantasy Flight Games raus. Bin ich gespannt drauf. Ich ärgere mich jetzt auch nicht, dass ich die Box gekauft habe, ganz im Gegenteil. Ich meine, da sind allein schon einmal so ein Würfelset drin, was ja alleine schon wieder 10 Euro kostet. Von daher bin ich damit auch ganz zufrieden. Der Preis liegt irgendwo zwischen 23 und 29 Euro. Das ist es auch mehr als wert. Also es ist für mich eins der besten Einsteigerprodukte, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Star Wars halt einfach eine Lizenz ist, die auch Nicht-Rollenspieler anziehen kann. Das stimmt, das ist noch ein weiterer Vorteil, der Bekanntheitsgrad einfach. Das ist so wie Herr der Ringe, da kannst du sagen, wer hat Bock, Herr der Ringe zu spielen, wer hat Bock, Star Wars zu spielen, wenn man jemanden sagt, wer hat Bock, Dungeon Slayers zu spielen, dann muss man erstmal erklären, ja, das ist, du spielst. Ja, ne, spielst Elfen, Zwerge, ne, ja. Star Wars kennt eigentlich fast jeder. Und es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Produkt. Das Abenteuer ist auch ganz nett. Ich will da nicht so viel spoilern. Das ist für eine Anfängergruppe, glaube ich, ganz gut. Es sind halt ein paar Kämpfe. Ja, die lose verknüpft sind, ist halt auch auf Tatooine wieder, so viel verrate ich mal, und flieht quasi, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten auch, und ja, ich finde immer wichtig, auch bei so einem Anfängerabenteuer, dass es durchaus unterschiedliche Entscheidungen, die zu unterschiedlichen Dingen führen, sozusagen drin sein sollten. Ja, wird auch die Möglichkeit gegeben, wenn die Spieler sagen, sie wollen nicht kämpfen, ja, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass sie nicht kämpfen, ja. Wenn sie das und das machen, es ist nicht dieses, sie müssen jetzt kämpfen und sie haben keine andere Wahl. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Was ich sehr, sehr schön finde, ist ja, dass er direkt für ein Nachfolgeabenteuer für Escape from Must Shooter kam. Nämlich Long Arm of the Hutt, was ich finde ein sehr, sehr schönes Abenteuer ist. Da man ja am Ende von Escape from Moss Shooter ein Raumschiff bekommt, beschäftigt sich der erste Akt quasi, oder ein Teil des ersten Aktes erstmal nur mit diesem Raumschiff und der Erkundung davon. Und das ist sehr, sehr schön. Kommt das Schiff, so viel verrate ich nochmal, von einem Trandor Shana, und das ist alles sehr, sehr schön gemacht, das ist auch sehr, sehr schön geschrieben. Man bereist ein bisschen das Outer Rim, die Planeten in der Nähe von Tatooine, es sind nette Karten mit drinne. Ja, also ich bin zufrieden. Ja. Von der Qualität her, der Token und der Karten, wie sieht's da aus? Ich habe die mir noch nicht so, ich muss gestehen, die habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Also die Karte hatte ich einmal auf, die war, es ist auf jeden Fall zu gebrauchen. Ist natürlich, jetzt, also wenn man JT, man hat ja dann JT 1300, aber dann halt für andere Gruppen dann vielleicht nicht mehr so nutzbar. Das fand ich bei der Pathfinder-Box halt schön, du hast ja eine Battlemap dazu bekommen, die vielleicht dann universell besser einsetzbar ist, natürlich als ein Abbild von einem Raumschiff, was man... Ja, das stimmt. Also bei Pathfinder Box war es so, die eine Seite war ein Dungeon, die kannst du natürlich quasi nur dafür benutzen, beziehungsweise falls du mal einen ähnlichen Dungeon machst, und eine neutrale Rückseite. Ja, der Millennium Falke ist ja durchaus so, dass es auch in anderen Abenteuern mal eine Rolle spielen könnte, wenn da irgendwer ein Schiff eindringt, etc. Also ich finde die Wahl schon nicht ganz... schlecht. Hat mich letztlich auch dazu bewogen, das Ding zu kaufen. Für den Preis kann man nichts falsch machen, wenn die Karte halbwegs vernünftig ist. Ja. Nee, was... Also ich bin zufrieden mit dem Produkt. Ich war aber auch schon mit dem Beta-Regelwerk eigentlich zufrieden. bin auch mit dem System, wenn man so ein Fazit zieht, auf jeden Fall mehr zufrieden. Es hat meine Erwartung übertroffen. Es hat sich ja schon vom Lesen her gut angefühlt, die Ideen und auch der Aufbau. Und der Spieltest hat eigentlich auch nur dazu geführt, dass ich das bestätigt hat. Wo man auch, dass ein System ist, auch ähnlich finde ich wie Warhammer 3, die vielleicht mehr als eine Sitzung brauchen, bis man da irgendwie richtig drin ist. Vom System her, nicht von der Welt. Ich fand das trotzdem sehr, sehr schön, auch wenn ein Würfelset für eine 6-Mann-Gruppe viel zu wenig ist. Ja gut, das ist nun mal sowas, was halt bei Tests halt so ist, ne? Es war sehr, sehr anstrengend, aber es war auch vom Rollenspiel her sehr, sehr schön, was die Gruppe gemacht hat. Das System kam ja auch, wenn man das Fazit der Gruppe irgendwie nochmal sich in Erinnerung ruft, auch positiv an. Ja, denn man hat sich in keiner Situation regeltechnisch alleine gefühlt, sag ich mal, ne? Also man hat da seine, also man weiß so, so und so kann man das auflösen. Das war schon in Ordnung. Ja, vielleicht, wenn du es nochmal vergleichst, zum einen zu den bisherigen Star Wars Editionen, soweit du sie gespielt hast, beziehungsweise im Vergleich zu Warhammer 3, wie würdest du da jeweils die Vergleiche ziehen? Naja, zum System Warhammer 3 würde ich Star Wars, glaube ich, bevorzugen. Was einerseits daran liegt, dass ich die Second Edition Warhammer besser finde, aber im anderen auch, dass der Wegfall der Karten und der Stances, und es war mir persönlich zu viel, auch am Spieltisch. Und wenn man das in einer Vierer- oder auch Fünfergruppe vielleicht spielt, hat man ja einen extremen Platzverbrauch. Und das ist ja auch nicht der Geschmack von irgendwie jedermann. Ich glaube, das war auch der Grund, warum FFG da gesagt hat, sie nehmen ein paar Sachen davon wieder weg. Ja, da würde ich dir recht geben. Also, genau. Also, Warhammer 3 gefällt mir persönlich sehr gut. Aber ich glaube, es ist auch deutlich so, dass es nicht jedem gefällt. Das ist so ein bisschen so wie auch bei D&D 4 das Problem. Und ja, ich glaube, sie sind ganz klug damit beraten gewesen, wieder mehr sozusagen in die Mitte zu gehen, möchte ich mal sagen. Also einfach diese unterstützenden Brettspielmaterialien wegzulassen, die zwar in der Tat das Rollenspiel gut unterstützt haben. Ich betone nochmal, ich habe das mal neulich irgendwo geschrieben, da fragte denn jemand, wie das denn das Rollenspiel unterstützt. Aber in dem Fall unterstützt natürlich das Rollenspiel, also sprich die Spielaspekte, was ja auch nicht schlecht ist. Also eben die Karten und die Counter, die helfen natürlich dazu, diese Abklingzeiten zu verwalten, was sonst viel, viel zu kompliziert wäre. Dadurch ist es natürlich auch ein durchaus taktisch anspruchsvolles Spiel. Das haben sie bei Star Wars ein bisschen zurückgeschraubt, ist aber insgesamt noch sehr interessant und eben auch spielmechanisch interessant geblieben. Im Vergleich zu den anderen Star Wars Editionen, also die Saga Edition habe ich nur gelesen, leider noch nicht gespielt. Saga Edition ist aber das Problem für mich. Ich bin nicht der große Freund von Levelanstiegen irgendwie. Das geht ja, glaube ich, bis Level 20. Die D6-Version hat halt auch durch das Alter bedingt einfach ein paar Macken. Wie diese implodierenden Würfel. Und dass du ja quasi dir für Erfahrungspunkte auch nochmal extra Würfel holen kannst. Das ist immer so ein bisschen zwiegespalten. D6 bietet halt eine Masse an Hintergrund. Und ich glaube, ich würde derzeit wirklich Edge of the Empire bevorzugen. Obwohl das D6-System auch nicht schlecht ist. Aber gerade für alle, die irgendwie sich überlegen, ob sie mit Star Wars anfangen, kommen sie eigentlich nicht an Edge of the Empire vorbei. Weil die anderen Regelwerke sind zum Teil so teuer, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Genau, du startest jetzt auch eine Kampagne, eine lockere Kampagne. Ja, da ist ja auch noch nicht geklärt, ob wir jetzt D6 oder Edge of the Empire spielen. Ich kann mir auch vorstellen, da erstmal 3-4 Monate nur D6 zu spielen, bis das endgültige Grundregelwerk dann erschienen ist. Aber das tendiert auch eher zu Edge of the Empire. Bin ich auch ganz froh drüber. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Okay, gut, ja, dann wünsche ich deiner Runde und Kampagne natürlich viel Erfolg und ein langes Bestehen. Und ja, würde sagen, wir hören uns bei nächster Gelegenheit wieder. Hoffentlich bald. Genau, ich hoffe auch dem Hörer hat unser Experiment über Skype gefallen und ja, wenn euch das zusagt, werden wir versuchen halt öfter mal zu skypen, um die ein oder andere Episode mehr zustande zu kriegen, weil es ja doch immer etwas einfacher ist, mal zu skypen, als sich immer persönlich zu treffen, wobei auch diese Art Episode nicht wegfallen wird. Genau. Ja, also bis dahin. Tschüss. Sehr willkommen, Pathfinder. Betritt eine Welt voller Abenteuer, Rätsel und Magie. Du willst immer informiert sein? Hast vielleicht Fragen zum Regelsystem? Oder willst du einfach nur mit Gleichgesinnten diskutieren? Das alles und noch viel mehr bietet dir weltenwunde.de. Die Seite für Pathfinder-Rollenspieler. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.